Gnädig und erblasset ihm wohl und ungemach. Ihm liebet und erblasset. Ich küsse Christ, ich mach, ich will sein Kreuz umfassen. Ich küsse Christ, ich mach, ich will sein Kreuz umfassen. Oh,